Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, in der letzten Reihe Parkett. Die gute Jürdis hat es nach ihrer letzten Sprachnachricht diesmal als Gast in den Podcast geschafft und bespricht mit mir Footloose und weitere Tanzfilme. Kevin Bacon kämpft gegen das Tanzverbot in einem kleinen amerikanischen Dorf an, schwingt die Hüften, die Tanzfläche ist freigegeben. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Ich begrüße euch, ich begrüße Jürdis, sanfte Grüße bei uns im Studio. Zärtlichste Grüße zurück. Ja, letzte Woche wollte ich schon sagen, vor 2 Wochen hast du noch eine Sprachnachricht geschickt, dass du gerne mal hier wärst, jetzt werden Träume wahr. Bist du tatsächlich hier? Was sagst du denn dazu? Ja, verrückt. Hast gedacht. dass es so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, tatsächlich. Na, die Zeit verfliegt. Heute bist du mein Gast. Ja, und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ich auch. Und du hast uns ein Thema mitgebracht, was wir hier noch gar nicht behandelt haben, nämlich Tanzfilme. Genau, Tanzfilme, richtig. Das ist ja so ein bisschen mein, wie soll ich es nennen? Eins meiner Lieblingsgenre. Mhm. So ein kleines Guilty Pleasure. Ja, so guilty ist es, glaube ich, auch nicht. Naja, so ein bisschen schon. Manche sind schon ganz schön schrottig. Okay, den Hauptfilm heute war hoffentlich nicht? Nein, niemals. Nein. Wir fangen dennoch kurz mal mit den Filmen an, die du zuletzt so gesehen hast, unabhängig jetzt von dem heutigen Thema. Vielleicht fällt dir da was ein, was du empfehlen möchtest oder was du auch, von dem du absolut abraten willst. Na, ich glaube, zuletzt war ich mit euch im Kino zu diesem Film, oder warst du da mit? Doch, ich glaube schon. Zu dem Film mit, wo die sich alle gegenseitig abgeschossen haben. Wie hieß denn der mit Jason Statham von Guy Ritchie. Ach so, ja. Wie hieß denn der? Operation Fortune. Genau, den haben wir ja auf Englisch geguckt. Und ja, das stimmt. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der OV-Typ. Deswegen sind mir einige Witze entgangen, tatsächlich. Ja, der war okay. War ein guter Actionfilm. Ich habe ein bisschen was anderes erwartet, weil es Guy Ritchie war. Und ich habe das Problem gehabt, dass da war keine Spannungskurve drin. Da war immer auf dem gleichen Niveau von der Spannung her und es ist immer irgendwas passiert, aber es hat mich irgendwie nie so richtig abgeholt. Ja, so ähnlich ging es mir auch tatsächlich. Ich bin auch, das war ja an einem Freitag, da stehe ich ja meistens immer sehr früh auf. Und das war ja auch sehr spät. Ja, wir waren ja auch in der Spätrunde, ne? Ja. Genau, und da bin ich auch zwischenzeitlich ganz kurz weggenickt. Also, ja. Das ist bestimmt die wichtigsten Sachen verpasst. Wahrscheinlich, ja. und davor habe ich tatsächlich einen Musikfilm geguckt. Und zwar den Whitney Houston-Film. Tatsächlich. Ach ja, da waren wir auch genau, aber da waren wir ja in der deutschen Fassung. Ja. Genau. Der lief, glaube ich, auch gar nicht OV, oder? Bei uns? Nee, ich glaube nicht. Wüsste ich nicht. Ich glaube auch nicht, ja. Ja. Ich glaube, das hätte sich vielleicht sogar gelohnt, keine Ahnung. Ja, für alle, die es nicht wissen, liebe Zuhörer, ich habe mal im Kino gearbeitet, arbeite aber seit November nicht mehr da. Vorher war ich aber 12 Jahre in diesem wunderschönen 12 Verein. Wundervolle Jahre, ja, waren 12 das. 12 wundervolle Jahre waren das, ja. 6 davon mit mir. Sechs davon mit dir, sehr schön. Die krass, Hälfte meiner Zeit da haben wir zusammen verbracht. Immerhin die 50%, ja. Ja. Wahnsinn. Genau, nee, aber der war okay. Also es war jetzt auch nichts so verrückt Neues, was man da erfahren hat. So ein paar Sachen vielleicht, aber ich hat mich jetzt nicht wirklich viel überrascht in dem Film, ne? Ja, du hast ja irgendwie gesagt gehabt, dass das mit der Freundin da, dass die eine lesbische Beziehung hatten, Whitney Houston und die... Ja, das habe ich nicht gewusst, aber das... Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie hieß, dass das jetzt eher in den letzten Jahren so publik wurde, weil die ein Buch geschrieben hatte. Ja, aber das hat nicht ich erzählt, sondern deine liebe Eva. Ach so, okay. Weil ich wusste das komplett gar nicht, tatsächlich. Ah ja. Na gut. Das war so das einzige Überraschungsmoment in dem Film und sonst. Wie gesagt, er war solide, aber jetzt ja, hat jetzt nicht besonders hervorgestochen. Und sonst so Filme, muss ich ehrlich sagen, in letzter Zeit nicht so viele geguckt. Ich habe ganz viele auf der Watchlist, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Haben wir das Thema wieder. Watchlist, ja, Watchlist. Ja, ich muss auch noch unbedingt im Westen nichts Neues sehen. Ich auch. Ja, ich kenne halt das Buch, habe das Buch mehrmals gelesen. Als Deutschlehrer sollte man das halt auch kennen. Ja, ist schon auch sehr gut. Ja, ist ein sehr gutes Buch. Der alte Film ist auch sehr gut, den es dazu gibt. Ja, den habe ich auch mal gesehen. Und deswegen bin ich gespannt. Ich bin ja auch so ein Fan von so Buchverfilmungen tatsächlich, obwohl ich dann am Ende immer meistens da sitze. Das war ja gar nicht wie im Buch. Das enttäuscht einen dann meistens bei so Sachen wie Harry Potter oder so, ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ging mir auch so. Ja, und sonst bin ich ja auch, also gucke ich auch sehr gerne Filme aus dem Metier Realverfilmung. Ja, also gerade so geschichtsmäßig bin ich da ja auch immer sehr interessiert, wenn es um geschichtliche Sachen geht. Deswegen muss ich den auf jeden Fall noch sehen. Genau. Gut. Ja, ich habe zuletzt gesehen The Sun mit Hugh Jackman. Geht es um so eine Vater-Sohn-Beziehung, wo sich der Sohn in einer Depression befindet und die versuchen da irgendwie mit klarzukommen. Er ist geschieden, also die Mutter und Vater leben getrennt. Und damit hadert der halt auch. Der war sehr, sehr traurig am Ende. Er ist insgesamt, aber die Figur von dem Sohn, also der Darsteller von dem Sohn, der war einfach sehr schlecht gecastet. Die haben alle sehr, sehr gut gespielt. Nur der Sohn, um den es halt hauptsächlich auch ging, der da diese Depression hatte, der hat immer gleich geguckt. Und er konnte nie weinen. Also du hast immer das Gefühl, okay, gleich könnte er weinen, aber der hat immer dieses gleiche Sad Face gehabt. Was dann irgendwie auf Dauer von fast 2 Stunden ein bisschen zu wenig ist, glaube ich. Ja, also ich habe von dem Film tatsächlich gehört. Also habe auch den Trailer dazu gesehen. Ja, seitdem ich nicht mehr im Kino arbeite, komme ich ja auch nicht mehr so oft ins Kino. Das ist schade. Ja, das ist sehr schade. Aber das wäre auch ein Film, den ich mir hätte angucken wollen, tatsächlich. Hast du The Father gesehen mit Anthony Hopkins? Mm-mm. Weil er ist vom gleichen Regisseur, Florian Zeller heißt er, glaube ich. Der ist aber The Father, also geht es halt um Alzheimer. Die Figur von Anthony Hopkins bekommt Alzheimer und der ist halt auch so verrückt inszeniert, dass du teilweise selber gar nicht weißt, ob das, was er jetzt sieht, wahr ist oder seine Vorstellung, weil er verwechselt dann Figuren, die mit ihm interagieren, mit seiner Tochter oder umgekehrt und er weiß dann gar nicht mehr, ob er überhaupt noch zu Hause ist oder bei seiner Tochter oder irgendwo im Heim. Das ist ganz verrückt gemacht. Ja, Dramas sind halt auch, also das ist ja ein Drama, ne? Ja. Das ist auch immer so eine Sache. Das zieht einen dann auch immer noch so ein bisschen runter, wenn man den Film guckt. Mhm. Also solche Filme. Ja, der war richtig stark gespielt auch von Anthony Hopkins. Ja, ich hatte, als ich Corona hatte, im April letzten Jahres, habe ich dann auch mal Filme wieder geguckt, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und da habe ich auch zum Beispiel Philadelphia noch mal mir angeguckt. Ach ja, mit Denzel Washington. Nee. Ach ja, nee. Mit Tom Spiel Hanks. Spielt er nicht auch mit? Ach doch, ja, stimmt, der ist der Anwalt. Denzel Washington und Tom Hanks, genau. Und das ist, hat mich auch sehr mitgenommen, tatsächlich. Also, und dann natürlich dann noch der Soundtrack, ne? Streets of Philadelphia und so. Also das, Bruce Springsteen. Ja, also das war, also der Film hat mich echt dann nochmal, ich kannte den schon vorher und alles, aber ich habe in der Zeit viele solche Filme geguckt. Keine Ahnung warum, aber ja, ich finde das irgendwie schöner als so einen schönen Actionfilm. Actionfilm will ja so unterhalten und so ein Drama eher zum Nachdenken anregen. Das finde ich irgendwie einen Film eigentlich sogar besser, als wenn sie nur unterhalten. Die letzten Tage habe ich noch 2 Filme gesehen. Einen kannte ich schon, den anderen noch nicht. Einmal 22 Jump Street. Das ist auch so ein Unterhaltungsfilm, ja. Super witzig. Ja, der war echt gut gemacht. Nur weggeschmissen. Da ist ja auch eine Seltenheit, dass ein zweiter Teil nochmal so lustig ist, von der Komödie auch. Ja, das haben sie wirklich gut gemacht, das muss man schon sagen. Ja. Ja. Aber richtig gut. Und tags darauf habe ich Free Guy mal geschaut. Ach, der mit Ryan Reynolds? Ja. Wie war der so? Ganz gut. Ich fand, da spielt er doch in so einem Computerspiel oder irgendwas. Ja, der ist irgendwie so eine Nebenfigur in einem Computerspiel und entwickelt aber ein eigenes Bewusstsein und einen eigenen Willen und versucht dann halt mit Hilfe der Programmierer dieser Welt, weil deren Code geklaut wurde, die wollen dann versuchen zu beweisen, dass deren Code in dem Spiel benutzt wird, versuchen die halt die Welt zu retten, weil der große Bösewicht da von Taika Waititi gespielt, der will dann halt das Spiel abschalten, letzten Endes. Und dann würden ja alle Figuren gelöscht und so weiter. Ja. Ja, ist ein bisschen Drama mit dabei, ein bisschen Romantik dabei, ein bisschen viel Action dabei. Aber das Problem, was ich immer habe, ist, dass Ryan Reynolds immer nur die gleiche Rolle spielt. Hm. Also immer nur sich selber, und das nervt mich auf Dauer, glaube ich. Ist so ein bisschen wie Til Schweiger. Ja. Ja. Nur, ich habe jetzt nur mit einiges mehr Schauspieltalent als Til Schweiger. Hm. Ich habe jetzt, als ich letztens Einlass war, war ich in einem Saal. Nee, ich habe Eis gemacht, genau. Da lief vor der Eispause irgendwie nochmal so ein Trailer von Manta Manta. Ja, Manta Manta 2 kommt jetzt raus, ja. Oh Gott. Das ist halt, ich sage immer so gerne, Manta Manta ist eigentlich so der Film für die, ist ja aus den 80ern, für den Westen, und der Osten hatte dann Go Trabigo. Go Trabigo, genau, ja. Mit Schorschi, oder wie er heißt. Ja, das sind halt so Kultfilme, und ich finde es immer schwierig, so einen Kultfilm neu aufzulegen. Das Publikum ist ein ganz anderes. Ich weiß gar nicht, was die sich da jetzt erwarten. Na, ich denke mal, die erhoffen sich nicht ein neues Publikum, sondern das alte, was die alten Filme, den alten Film kennt. Denke ich jetzt eher mal. Na, also, dass halt die früher den Film so kultig fanden, den jetzt wieder gucken würden. Was ich mir aber irgendwie nicht so richtig vorstellen kann. Nee. Das also wirkt ja auch dann nicht gerne mal so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Ja, das stimmt. Naja, was habe ich noch gesehen? Als letztes Basic Instinct, der lief am Dienstag in der Best of Cinema. Den haben wir doch auch mal in der Eve Sneak geguckt. In der Mitarbeiter-Screening haben wir den auch schon mal gesehen, das stimmt. Bei mir ist es immer noch Eve Sneak. Okay. Hm. Ja, aber war sehr cool auf der großen Leinwand. Auf jeden Fall. Mit Michael Douglas, Sharon Stone. Prickelnder Erotik, vielleicht auch ein bisschen viel übergriffiger Sex dabei. Naja. Auf jeden Fall. Sei jetzt nichts dazu. Nein, schlimm. Das sind die 80er. Ja, da konnten Männer noch machen, was sie wollten. Ja. Wobei es, glaube ich, 90 oder so, 92. Ja, aber das merkt man ja auch an dem Film, den wir jetzt zur Vorbereitung geschaut haben. Den wir auch heute behandeln werden, dass es da auch, man merkt halt, dass es wirklich ein Film aus den 80ern ist. Ja, das stimmt. Also, ich würde sagen, wir leiten dann auch gleich über, oder? Ja. Dann sag uns doch mal, was du mitgebracht hast heute. Also, ich habe heute einen Tanzfilm aus dem Jahr 1984 mitgebracht, und zwar Footloose. Das ist quasi mein Lieblingstanzfilm tatsächlich aus der Zeit. Also nicht Dirty Dancing, auch nicht Grease, auch nicht Flashdance oder sonst irgendwas. Nein, Footloose. Verrückt. Sehr verrückt, ja. Den haben wir übrigens auch schon mal in der Mitarbeiter-Screening gesehen. Ja, das stimmt. Dafür habe ich extra die Blu-ray gekauft. Ah, stark. Ja. Ja, worum geht's in Footloose? Eigentlich geht's nur darum. Gute Frage. Ja, also es geht eigentlich nur darum, dass ein Großstadtjunge in eine Kleinstadt kommt, in der weder Musik so groß gehört wird, noch darf getanzt werden. Es gibt nämlich ein Gesetz, was das Tanzen verbietet. Und dieser Großstadtjunge muss sich nun in dieser Welt einfinden und begehrt natürlich gegen dieses Tanzverbot auf und am Ende bekommt er es hin, quasi, dass das Tanzverbot für den Abschlussball, ja, es wird ja nicht abgeschafft, würde ich sagen, sondern es wird ja gelockert. So ein bisschen. Die machen mehr oder weniger eine Ausnahme da. Ja. Ja, genau, es war eine Ausnahme und das war halt ein Schritt in die richtige Richtung. So, ne? Ja. Genau, die Hauptperson ist Ren McCormack und wird gespielt von Kevin Bacon. Wie alt war der da? Der war 24. Der war 24 und hat einen 17-Jährigen gespielt. Ja, ja, das finde ich aber sehr witzig in diesen Filmen. Ja, ja, der hat ja auch dann noch Filme wie Freitag der 13., das war davor, glaube ich, gespielt. X-Men, Erste Entscheidung hat er mitgespielt. Apollo 13. Und ich glaube so... Erste Entscheidung. Ja. Fragt man sich, wie viele Entscheidungen da noch kommen. Bei X-Men gibt es einige, glaube ich. Das ist ja allgemein da so viel, das... Da wird viel entschieden. Ich glaube, das Marvel-Universum ist endlos. Mhm. Und halt Crazy Stupid Love hat er auch mitgespielt. Das sind jetzt die Filme, die ich jetzt so kenne, mit ihm auch drin. Natürlich auch noch Tremors im Land der Raketenwürmer, einer meiner favorisierten Filme von ihm. Den kenne ich halt gar nicht. Ey, der ist super. Ich will es nicht abschweifen, so wie sonst immer im Podcast. Und Hollow Man, die unsichtbare Gefahr. Hollow Man, ja, das stimmt. Der war auch cool. Genau. Was ich witzig fand, ist, dass er ja 2014 ist der Film ja 30 Jahre alt geworden. Und da hat er bei dieser Tonight Show von Jimmy Fallon. Ja, den Auftritt kenne ich übrigens auch. Ja, da ist er ja auch nochmal aufgetreten, hat er ja nochmal getanzt und so. Quasi ja, seine Rolle nochmal gespielt. Ja. Das war. Diesen Signature-Tanz, der er am Ende dann macht. Genau. Das fand ich auch sehr witzig. Ja, wer auch im Film mitspielt, ist Sarah Jessica Parker tatsächlich. Ja, du hast es mir zwar gesagt, aber ich hatte es wieder vergessen gestern Abend. Und mir ist es tatsächlich auch erst aufgefallen, als die in diese Kneipe da außerhalb, in dieser anderen Stadt fahren, um tanzen zu gehen, wo sie dann unbedingt will und ihr Boyfriend halt nicht, der sich die ganze Zeit immer nur Bier bestellt. Ja, genau. Also ich habe das auch am Anfang gar nicht, als ich den, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe, das ist natürlich schon eine ganze Weile her, habe ich es auch erst nicht gecheckt, dass sie das ist. Also man kennt sie ja, also ich kenne sie ja vor allem von Sex in the City. Ja, das fand ich halt sehr witzig. Da hat sie quasi ihr Debüt gefeiert, glaube ich, sogar mit dem Film. So. Und das war wohl ihre erste Erfahrung. So, glaube ich, auf der großen Kinoleinwand. Die erste Erfahrung mit Footloose. Ja, Footloose. Sie spielt da die beste Freundin von der weiblichen Hauptfigur. Diese Rusty. Was ich auch ganz interessant fand, dass Chris Penn mitspielt. Er spielt den Willard, also dann den Best Buddy von dem Hauptdarsteller. Ja. Und Chris Penn ist der Bruder von Jean Penn. Ach echt? Ja. Und er hat sogar bei Reservoir Dogs mitgespielt. Und ist. Ah, da spielt er auch diesen Sohn von dem Mafia-Chef da. Der hat immer die ganze Zeit so einen komischen Adidas-Trainingsanzug an. Genau. Und der lebt aber schon gar nicht mehr. Der ist 2006 verstorben, weil der eine Herzvergrößerung hatte. Okay, krass. Ja. Dann spielt in dem Film, also noch mit, den man vielleicht auch kennt, John Lithgow oder so heißt er. Ja. Der spielt ja den Pfarrer Sean Moore. Und der ist zum einen Schrecksprecher im Englischen. Ach ja. Zum anderen kennt man ihn vielleicht aus How I Met Your Mother. Da spielt er, glaube ich, den Vater von Barney Stinson. Und Planet der Affen hat er mitgespielt zum Beispiel, Interstellar, Bombshell, also das ist eigentlich schon ein relativ bekannter Schauspieler. Ja, den also sieht ich man kenne schon öfter. Ich kenne vor allem noch als Antagonisten aus Cliffhanger mit Sylvester Stallone und dieser Sitcom-Serie aus den 90ern Hinterm Mond gleich links. Ja, das habe ich gestern auch gelesen, stimmt, ja. Ja, da spielt auch der Joseph Gordon-Levitt mit, als da ist er noch relativ jung. Irgendwie als Jugendlicher oder so ist er noch zu sehen da. Das sind ja, glaube ich, irgendwelche Außerirdischen, die da als Familie auf der Erde wohnen. Ja. Und dann gibt es halt noch die weibliche Hauptrolle, die Ariel. Das ist ja die Tochter vom Pfarrer. Und oh, die fand ich furchtbar. Ja, da kommen wir gleich dazu. Und die wird von der Schauspielerin Laurie Singer gespielt. Und die hat aber nach Footloose eigentlich keine großartigen Erfolge mehr gehabt. Ja. Genau. Was auch noch so nice to know ist, dass Sarah Jessica Parker und Chris Penn sogar eine kurzzeitige Beziehung hatten während der Dreharbeiten. Ach ja. Ja. Gucke an. Ja. Umgeschägert am Set. Genau. Gibt's ja gar nicht. Okay, also dieser Film basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Fand ich auch sehr witzig. Also die USA ist ja wirklich für ihre seltsamen Gesetze bekannt. Und zwar in Elmore City in Oklahoma herrschte seit 1861 ein Tanzverbot. Und das wurde erst 1980 aufgehoben. Wahnsinn. Krass, oder? Fragt man sich, was die den ganzen Tag lang gemacht haben. Na, nichts anscheinend. Nicht getanzt jedenfalls. Nicht getanzt. Frage ich mich, wie das bei Hochzeiten war. Gab es keinen Hochzeitstanz? Ja. Nee, verboten. Ja, der Film an sich wurde dann aber nicht in Oklahoma gedreht, sondern in Utah. In der kleinen Stadt Payson und vor allem in der Highschool dort spielt der Film ja auch. Ne? Was auch witzig ist, dass Kevin Bacon eigentlich die Rolle erst erhielt, als Tom Cruise und Rob Lowe abgesagt haben. Ach echt? Wie witzig. Ja. Dann gehen wir mal in den Film rein. Ich habe da zwar noch ein paar mehr Fakten, aber die kann ich ja nachher nochmal kurz droppen. Oh, alles gut. Ja, also, was mir schon mal aufgefallen ist, dass dieses Intro vom Film 2 Minuten 30 geht. Ja, das ist voll cool gemacht, fand ich. Habe ich auch aufgeschrieben, diese Eröffnungsszene mit den tanzenden Füßen. Genau. Die unterschiedlichen Schuhe. Also, es ist immer nur eine Person zu sehen und dann wird geschnitten, dann kommt die nächste. Genau, und die unterschiedlichen Tanzstile, wie die sich bewegen. Genau. Ja. Das was ja, glaube ich, schon auch dieses Thema vorwegnimmt, dass jeder eben individuell ist und halt nicht eine feste, versteinernde Gemeinschaft, so wie es der Pastor am Anfang noch will. Dass genau. Keiner irgendwie einen eigenen Charakter hat, so richtig. Nimmt das schon ganz gut vorweg. Ja, das ist halt auch wirklich so allgemein in diesem Film ja das große Thema, ne? Diese Individualität und das sich Lossagen von alten Regeln und Gesetzen und dieser Zwist zwischen Eltern und Kindern auch, dass sich die Kinder von den Eltern lösen, ist halt so ein richtiger, es ist so ein Teenager-Film halt. Ja, ja. Das merkt man halt auch. Das Ausdrücken der eigenen Individualität. Genau. Was da halt von denen komplett unterdrückt wird. Ja, und auch die Suche nach dem eigenen Ich so ein bisschen. Ja. Ich finde es auch geil, wie der Film anfängt, also nachdem das Intro dann gelaufen ist, mit dem Hauptsong eigentlich vom Film Footloose von Kenny Logan. Ja. Und es hebt sich schon vor, dass diese Ariel schon eine schwierige Person ist. Schon in diesen ersten Szenen. Oh ja, ja. Das, der erste Eindruck ist halt einfach nur eine Zicke. Ne? Also, ja. Na, das merkt man ja auch, als dann die Szene dann zu diesem Diner, ja, Diner nennt sich das, ne? Also zu diesem Diner da führt und die dann alle auf diesem Parkplatz abhängen. Das, wie sie da ihre Freundinnen durch die Gegend schickt, Pommes holen, also das ist schon sehr bezeichnend. Also. Ja, dann macht sie hier die Musik an, also sie ist ja irgendwie so gefühlt die Anführerin in der Szene. Genau. Sie nimmt dann von ihrem Typen da das Radio, stellt es auf die Motorhaube, macht die Musik an. alle fangen an zu tanzen. Das fand ich auch witzig. Die fangen erstmal alle an zu tanzen. Und selbst der Koch, der die Burger-Patties dreht, hört anscheinend die Musik. Wie laut muss das Ding gewesen sein? Ja, super. Das geht durch Wände. Auf jeden Fall. Schön mit Hüftschwung dann die Patties gedreht. Ja, aber auch schon vorher in dieser Szene, wo sie versucht, dann in diesen anderes Auto reinzukommen, während der Fahrt. Ja, und dann kommt dieser LKW entgegen. Total wahnsinnig. Also das Mädel hat auf jeden Fall irgendein Problem. Ja. Und was sie ja auch wieder macht, wo ich mir denke, so, jetzt musst du als Typ eigentlich sagen, du bist nicht mehr ganz sauber, ich gehe jetzt. Als sie sich auf die Schienen stellt und wartet, mit diesem Zug da. Ja, wo er sie noch retten muss. Ja, eigentlich müsste sie ja dann sagen, also hätte ich an Wens Stelle, hätte ich gesagt, so, du hast sie nicht mehr, alle, ich gehe ja. Also die tickt anscheinend nicht mehr ganz richtig. Also ist sehr rebellisch. Sie ist schon an sich äußerlich ziemlich angepasst an die, an das Landleben so hier mit. Ja, bis auf diese roten Stiefel. Genau, bis auf die roten Stiefel, aber trotzdem. Das ist so das einzige Zeichen der Rebellion, die sie auch gegen ihren Vater zeigt. Genau, der ja auch erstmal hier in der Diner-Szene die Kassette einkassiert. Genau, zack, Musik aus, alle sind plötzlich übelst ruhig und beschämt. Ja, der Pfarrer hat halt schon ziemlich viel zu sagen in dem Film. Ja, das ist richtig. Das ist halt echt, der hat die Macht, finde ich, verrückt. Ja, also wie gesagt, diese Ariel ist sehr aufmüpfig und kennt halt auch keine Grenzen. Fühlt sich halt bestätigt durch ihren Freund, der das halt auch alles lustig findet hier. Unser Widersacher, Chuck. Ich weiß gar nicht, von wem der gespielt wird, habe ich gar nicht geguckt, aber ja. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Ja. Ja, der ist ja quasi schon mit der Schule fertig. Und arbeitet aber schon, halt noch dort geblieben. Ja. Genau. Also so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ohne Perspektive, weil er arbeitet ja, aber auch so ein bisschen hängen geblieben einfach dort in dem Nest. Genau, der ist in der Kleinstadt hängen geblieben, genau. Und der Ren McCormack muss sich jetzt erstmal an die Kleinstadt und die Gepflogenheiten gewöhnen. Und Ren kommt halt in die Schule und eckt halt erstmal auch mit den Leuten dort an. Jeder guckt ihn an, jeder ist so ein bisschen wie erstarrt, als er da in dieses Schulgebäude reingeht. Jeder guckt nach ihm und er rennt dann erstmal in Willard rein. Ja. Der ihm erstmal Prügel androht. Finde ich auch witzig. Ja. Und mit dem befreundet er sich dann sogar auf Anhieb und erfährt dann halt quasi in der ersten Mittagspause, dass man halt Stadt Beaumont, glaube ich, heißt sie, nicht tanzen darf und dass Musik auch nicht unbedingt öffentlich gespielt werden darf. Und das erfährt er dann später sogar noch mehr, weil er ja mit dem Käfer und Willard dann durch die Gegend fährt und dann halt Musik anmacht in seinem Auto. Ja. Und von der Polizei angehalten wird. Direkt angehalten, ja. Und ernsthaft? Die Polizei nimmt ihm einfach die Kassette weg. Ja, zack. Die sind auch richtig so streng, ja. Naja, und es ist wie so bei WG-Partys, wenn die Polizei dann bedroht, wenn es zu laut ist, wir nehmen ihnen die Boxen weg. So ähnlich ist das, ne? Also, verrückt schon. Das ist schon mal passiert, dass die Polizei kam und Boxen mitnehmen wollte. Ja, einmal. Ach ja. Da habe ich eine WG-Party gefeiert, meinen Geburtstag. Und zwar hatten wir da eine Motto-Party, Sportparty hieß die. Mhm. Da musste jeder ein bisschen sportlich bekleidet kommen. Und da kam tatsächlich die Polizei und hat dann gemeint, sie würde die Boxen mitnehmen, wenn wir nicht leiser stellen. Oh Mann. Ja. Kam die ein zweites Mal? Nur einmal passiert. Nee, ne? Nein. Okay. Ja, und abends sitzt halt dann irgendwie die Ariel zu Hause und ist halt ein bisschen, versucht sich wieder bei ihrem Vater ein bisschen einzuschleimen. Ja? Und fragt ihn dann halt, weil er hört halt auch Musik. Ja, aber Haydn oder sowas. Haydn, genau, nur klassische Musik. Ja. Und dann fragt sie ihn, ob diese Art von Musik okay ist. Und dann sagt er, ja, weil diese Musik erheitert einen oder erheitert das Gemüt oder so. Ja. Im Englischen sagt er, it's uplifting. Ja. Sie erhöht einen oder so, ja. Ist schon verrückt, auf jeden Fall. Ja, und dann geht's auch gleich weiter. Was mir nämlich aufgefallen ist, ich habe mir ja am Ende noch mal so ein bisschen den Kommentar von Kevin Bacon angehört zum Film. Und da haben die die Szenen auf, in der OV gehabt und mit Untertiteln. Und es kommt dann zu einer Szene zwischen Chuck und Ren, wo Ren mit Willard im Käfer sitzt. Mhm. Und dann der Chuck zu ihm sagt so, ey, ich dachte nur, im Deutschen sagen, deutschen Synchro echt so, ey, ich dachte nur Stricher tragen solche Krawatten. Okay, krass. Und dann antwortete der Ren, ja, und ich dachte nur Schwuchteln sagen Stricher. Hm. So. Aber im Englischen ist es ja eigentlich so, dass die ja auf Deutsch übersetzt sagen, ja, ich dachte nur Schwule tragen Krawatten. Und dann sagt Ren halt zu dem Chuck, ich dachte nur Arschlöcher sagen Schwuchtel. Ja. Das ist ja eine komplett unterschiedliche Aussage. Ja, ja. Also, ja, was ich auch total seltsam fand an dem Film, dass halt dann, dass der Chuck ihn halt irgendwie, nachdem Ren den Chuck halt so ein bisschen außer Gefecht gesetzt hat mit diesen hier, und ich dachte, nur Arschlöcher sagen schwul, dass er ihn dann gleich irgendwie zu einem Traktorrennen herausfordert. Das war mega witzig. Das ist ein Quatsch. Ja, das fand ich auch seltsam. Tatsächlich, das ist mir auch schon damals im Film aufgefallen, was halt irgendwie ein bisschen seltsam ist, dass sie da mit diesen Traktoren da rumfahren. Aber die Musik dazu ist geil. Ja, I Need a Hero. Von Bonnie Tyler, I Need a Hero. Und ja, dann fahren die mit diesen Traktoren da rum. Mhm. Und am Ende gewinnt Ren dieses Traktorrennen eigentlich nur, weil er mit seinem scheiß Schnürsenkel an der Kupplung hängen bleibt. Ja. Kann er nicht aufspringen. Er versucht es ja mehrfach, aber kommt nicht weg. Und dann fahren die Traktoren ja aufeinander zu und der andere kriegt da Angst. Der will mich umbringen, ja, der will mich umbringen. Dann springt er ab. Und dann ist halt dann, was halt dann ein bisschen, das ist so ein bisschen vorherprogrammiert, ne, dass sich dann halt die Ariel auf einmal für diesen Ren interessiert. Naja, klar. Am Anfang tut sie ja erst so, als würde sie sich gar nicht für den interessieren. Und dann nach diesem Traktorrennen interessiert sie sich dann auf einmal für ihn. So. Was halt auch sehr seltsam ist, ne? Die Alte ist bescheuert. Aber auch vorhersehbar, ja. Und danach, nach diesem Traktorrennen, versucht halt Chuck Ren nur Ärger einzuhandeln. Also sei es mit den Drogen. Genau, sei es mit den Drogen, Schlägereien, ihn irgendwo anzuzinken und so, dass er sogar aus der Sportmannschaft rausfliegt und alles. Also das ist halt dann schon, der hat dann halt nur Ärger. Und am Ende scheidet er sich auch mit seinem Onkel deswegen, weil sein Onkel halt das immer nur auf ihn bezieht, dass er das ja alles mit Absicht macht und dass er sich endlich mal anpassen soll und nicht mehr hier so wild sein soll, dass er sich überlegen soll, dass er nicht mehr in Chicago wohnt. Ja. Und ja. Wie gesagt, das ist das übergeordnete Thema, dieses Anpassen, angepasst sein, ausbrechen aus dieser festen Struktur. Genau, und nach dem Streit mit dem Onkel kommt ja auch die legendäre Tanzszene eigentlich in dem Film, naja, wo er da in dieser Lagerhalle ist. Ja. Na? Also, wo er dann sauer ist und dann... Das fand ich mega witzig. Da kommt mit seinem Auto da reingefahren, steigt aus, also er macht erstmal so eine Kassette rein, steigt aus und fängt dann aus Wut an zu tanzen, um das rauszulassen. Das finde ich aber gut. Ne? Ja. Andere würden sich komplett irgendwie die Kante geben. Hm. Und er tanzt da einfach nur. Tanzt dich ein weg. Ja. Ja, das, er tanzt übrigens zu dem Lied Never von Moving Pictures. Ah. Ja, das war damals auch ein relativ bekanntes Lied zu der Zeit in den USA. Ja, die akrobatischen Sachen in dem Dings macht er ja nicht selber. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Witzige ist, das hat er auch noch mal in diesen Extraszenen da gesagt gehabt, dass er ganz viele Doubles hatte. Mhm. So Stunt-Double, sogar Tanz-Double auch, für die halt diese Flickflacks konnten. Ja. Oder der am Reck geturnt hat und da diese Überschläge konnte. Und dann gab es noch ein anderes Stunt-Double, was halt an der Kette da rumgeschwungen ist. Mhm. Das war er auch nicht selbst und es hat ihn damals richtig frustriert. Hat er gesagt, weil er hätte das halt gerne selber gemacht, aber er konnte es rein körperlich einfach nicht. Hm. Er hat es rein körperlich nicht hingekriegt und dann hat er sich dann so geärgert, da das auch dann irgendwie, er meinte, das war total absurd. Dort saßen noch 5 andere Typen mit ihm rum, die alle den gleichen Haarschnitt und die gleichen Klamotten anhatten wie er. Wie geil. Und das hat ihn damals ein bisschen frustriert. Mittlerweile hat er gesagt irgendwie, ja, ist einfach nur professionell. Ne? Wenn du es als Schauspieler halt selber nicht hinkriegst, dann brauchst du ja jemanden, der dann für dich einspringt. Ne? Ja. Und dann finde ich es auch krass in der Szene, dass die Ariel einfach auftaucht aus dem Nichts. Naja, und hätte ihn da beobachtet oder sowas. Ja, so ein bisschen Stalker-mäßig. Mhm. Ja. Ja, und dann versucht sie halt, ihn irgendwie so ein bisschen anzumachen, indem sie halt sagt, ja, wirst du mich irgendwann küssen? Und dann sagt er so, ja, irgendwann. Hält sie halt so ein bisschen am langen Arm. Ja. Weil er sich, glaube ich, auch nicht sicher ist, was sie überhaupt von ihm will, glaube ich. Genau. Und dann kommt ja das, wo sie sich auf die Schienen stellt und er muss sie retten. Und ja, man weiß halt schon am Ende, wie es halt, also oder worauf es hinausläuft. Ne? Ja. Und nachdem er sie nach Hause bringt, weil er küsst sie halt nicht, sondern er sagt zu ihr nur, ich bring dich jetzt nach Hause. So, weil er ein vernünftiger Typ ist, bringt er sie nach Hause und nutzt sie nicht aus und dann bekommt sie erstmal Wen McCormick-Verbot von ihrem Vater. Obwohl er eigentlich der Vernünftige ist, ne, und nicht der Chuck. Also. Das stimmt. Naja, und Wen fliegt ja aus der Sportmannschaft, wie vorhin schon erwähnt, und dann beginnt er aus Frust eine Tanzveranstaltung zu planen. Und reicht halt seinen Vorschlag beim Stadtrat ein, dass die darüber tagen sollen. Und dann fährt er halt erstmal mit seinen Freunden über die Stadtgrenze hinaus in eine andere Stadt zum Tanzen. Ja, und auf der Rückfahrt dann, was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, weil die mussten ja schon auf der Hinfahrt über die Brücke fahren, ne? Ja. Ist mir dann aufgefallen, dass sie eben erst, also den Ren erst auf der Rückfahrt erzählen, dass halt Ariels Bruder damals einer dieser verunglückten Teenager ist. Ja, ziemlich spät, dass man das irgendwie erfährt, ne? Ja, genau. Also das kommt erst daraus, dass halt Teenager gar nicht zum Tanzen anscheinend irgendwo hingefahren sind, sondern dass sie halt betrunken mit dem Auto in Rennen gefahren sind. Ja, wie die Bekloppten halt. Und dann sind die halt über die Brücke geflogen und sind alle verunglückt. Ja. Und dann kann man schon ein bisschen nachvollziehen, warum der Pfarrer denn alles daran setzt, dass halt Tanzen und Musik verboten ist. Na? Kann man so ein bisschen nachvollziehen. So ganz nicht, aber so ein bisschen. Ja. Und jetzt kommt die Szene, die ich auch gut finde, muss ich sagen. Und zwar, Ariel rebelliert ja auch extrem gegen ihren Vater und wird halt auch immer aufmüpfiger. Und er schiebt das ja auch so ein bisschen auf den Ren, ne? Hm. Auf ihren Kontakt mit dem. Und ja, nachdem sie sich da so ein krasses Wortgefecht liefern, kriegt sie eine Backpfeife. Und dann kriegt er erstmal Ärger mit seiner Frau. Ordentliche Schelle. Ja, und dann in der nächsten Szene bringt erstmal Ren Willard Tanzen bei. Fand ich auch sehr niedlich gemacht, muss ich sagen. Und das Ganze passiert zu dem Lied Here for the Boy von Denise Williams. Der hat im Allgemeinen einen sehr guten Soundtrack im Film. Der Soundtrack ist echt gut. Und das ist bei einem Tanzfilm auch ganz wichtig. Wenn der Soundtrack kacke ist, funktioniert der Tanzfilm nicht. Ja, und dann nach dieser Szene will halt Ariel mit Chuck Schluss machen. So hinterm Footballfeld. Ja. Und wird da hart verprügelt. Also er sagt jetzt zu ihr so, ja, bevor du was sagst, mache ich lieber mit dir Schluss, so ähnlich, ne? Und anstatt dann zu sagen, naja gut, ist vorbei, ich gehe jetzt, so vernünftigerweise, ne? Dann wird sie halt noch so ausfallen. Das hätte sie sich eigentlich sparen können, weil am Ende hat sie doch das erreicht, was sie eigentlich wollte. Aber geht dann halt noch auf ihn los und haut ihn da ja, also sie haut ihm ja zuerst eine rein, ne? Und dann schlägt er halt sie und dann geht sie mit einer Eisenstange aufs Auto los und dann verprügelt er sie noch. Also war ein bisschen drüber, fand ich, so die Szene. Na, aber es brauchte wahrscheinlich so ein bisschen Dramatik mit drin, damit sie dann halt wie in der nächsten Szene dann so ein bisschen sich bei Ren ausheulen kann. Na, ja, irgendwie die Dramatik musste da rein und sie musste dann zu Ren und Ren ist dann halt natürlich noch ein bisschen mehr sauer auf diesen Chuck. Na? Die heult sich da aus, am Ende küssen sie sich. Genau, dann gibt es einen ewig langen Knutscher. Ja, gegen Sonnenlicht gefilmt. Genau, ans Auto gelehnt und sie schenkt ihm ja noch diese diese Spielfigur, also wie nennt sich das? Spieluhr nennt sich das. Ja. Genau, diese Spieluhr, was ich eigentlich ganz niedlich finde. So, als sie ihm dieses Kästchen überreicht. Und wie er auch mit ihr umgeht, der ist ja total verständnisvoll, muss man ja, sagen. Und da eröffnet sie ihm ja auch, dass sie ja eigentlich aufs College will und weg will aus der Stadt und eigentlich gar keine Lust mehr hat, dort zu sein und sich von ihrem Vater lösen will. Und was ich halt cool fand, dass er halt einfach zu ihr sagt, so, ich trete nicht, weil sie sagt so, ja, du trittst ja gegen meinen Vater an bei dieser Stadtratssitzung. Und er sagt dann aber so, nein, ich trete nicht gegen deinen Vater an, sondern ich möchte, dass wir tanzen können. Ja. Und das ist nichts persönlich gegen deinen Vater, sondern einfach nur gegen dieses Gesetz. Und das fand ich halt echt coole Aussage. Ja. Also Ren ist eigentlich ein cooler Typ, glaube ich. Auf jeden Fall. Die machen dann Werbung für dieses Bürgermeeting. Wie nanntest du es im Deutschen? Stadtsratssitzung. Genau das. Stadtrats. Furchtbar, ja. Sodass möglichst viele Jugendliche dann halt auch mit vertreten sind im Publikum, wenn die da irgendwelche Gesetze besprechen, bla bla. Und Ren ist halt total aufgeregt davor. Na, und Ariel bringt ihn halt dann, was ich auch cool finde, die Bibel. Hat sich dann da halt hingesetzt und hat halt Bibelzitate rausgesucht. Ja, das fand ich ganz cool, dass dem Pastor quasi Bibelzitate entgegengehalten werden, wo es halt schon geschrieben steht, dass David irgendwie tanzt, bla bla. Genau. Und so weiter, dass da ja auch vom Tanzen immer die Rede ist. Weiß ich nicht immer, aber bestimmten Stellen auf jeden Fall. Und dieses Tanzverbot dann in seiner Gesamtheit keinen richtigen Sinn mehr macht. Genau. Weil wenn die alle so bibeltreu und so weiter sein wollen und es dabei irgendwie ein bisschen zu ernst nehmen, dann geht es auch ein bisschen am Gesamten vorbei. Ja, und Ariel versucht ja auch ihrem Vater nochmal ein bisschen so umzustimmen, als er gerade in der Kirche ist und seine Predigt da für sich vorspricht. Und dann geraten sie beide wieder aneinander und dann haut sie ihm einfach gegen den Kopf. Ich bin nicht mal mehr Jungfrau. Dramatisch. Dramatisch. Und sag das nicht hier in einer Kirche. Genau, und dann kommt aber hier so eine andere Mutti rein. Keine Ahnung, wer das ist. Sekretärin oder so, oder? Ja, Reverend Moore, Sie müssen unbedingt kommen zur Bibliothek. Und dann verbrennen die da einfach Bücher. Die fangen an, Bücher zu verbrennen, weil irgendwas Böses drin stehen könnte. Ja. Also dann merkt er ja selber, also, dass das, was er da gesät hat, in Anführungsstrichen, absolut die falschen Wurzeln schlägt. Also ist er dann selber so fassungslos, was die Leute machen. Obwohl im Umkehrschluss genau das ist, was er vorher gepredigt hat. Richtig. Also das irgendwie, wie sagt er das irgendwie, Satan ist im Herzen und nicht im Herzen, sondern im Kopf oder irgendwie so. Ja, es war diese Buchverbrennung, wo ich auch dachte so, okay, Bücherverbrennung ist so fast nazihaft. So, ja, das hat mich wirklich dann so, ich dachte so, okay, das geht jetzt vielleicht doch ein bisschen zu weit. Oder wie in diesem Buch Fahrenheit 451. Ja. Wo Bücher verboten sind. Naja, und in der Stadtratssitzung ist es halt dann so, können wir ja jetzt sagen, wird halt nicht stattgegeben, sind halt alle dagegen auch. Also, was mir gestern in dieser Rede noch aufgefallen ist, also nicht mir aufgefallen ist, sondern Eva aufgefallen ist, die hat dann, also wir haben sie auf Englisch geguckt und Kevin Bacon, ich weiß nicht, ob das direkt aus der Bibel zitiert ist, aus der englischsprachigen, aber sagt dann irgendwie so, a time to build up, time to break free, time to dance, time to mourn. Und das ist irgendwie scheinbar auch in diesem Lied Turn, Turn, Turn von den Birds. Das kann genau sein. Wird das genauso im Deutschen auch gesungen? Im Deutschen klingt das halt anders, wenn er da die Rede hält. Das klingt auch gut, aber ja. Das fand ich ganz witzig. Ja, aber die Rede an sich ist halt echt, also die er da loslässt, ist halt echt gut. Ja. Und naja, nachdem Ariel ja ihrem Vater hier ihre Ich bin nicht mal mehr Jungfrau Sache an den Kopf wirft und die Bücherverbrennung ist, redet dann die Frau auch nochmal mit ihm. War das da nochmal? Nee, Ren redet nochmal mit ihm. Das war's, genau. Er kommt ja dann nochmal zu ihm und sagt zu ihm, da geht's um seinen Vater, weil der ja auch tot ist. Wenn sie mir oder abgehauen, irgendwie so, wenn sie mir helfen, zu verstehen, was mit meinem Vater passiert ist, helfe ich ihnen zu verstehen, was mit ihrem Sohn passiert ist. So in der Sache. Und redet halt ganz vernünftig mit ihm und danach geht halt der Pfarrer dann darauf ein, dass halt am Ende doch getanzt werden darf. Und so konnten die dann quasi da in dieser, was ist denn das, Scheune? Ja, Fabrikhalle, irgendwie so, ja. konnten die dann dort ihren Abschlussball aufbauen. Was ich ganz süß finde, ist, dass so irgendwie alle Schüler des Abschlussjahrgangs mithelfen beim Schmücken Ja. und alles und ja. Sah ganz lustig aus, als sie dann das Licht anmachen, also und die ganzen Lampen Genau, sie angehen und sagt alle ja dann freuen sich auf irgendwie Licht einmal. an und dann freuen sich alle und alles ist supi. Und Kevin Bacon holt ja die Ariel dann, also nicht Kevin Bacon, sondern Ren holt ja dann die Ariel ab. Und als sie dann da hinkommen an diese Fabrik da oder an diese Mühle, tanzt halt keiner. Die sitzen halt alle nur da. Der eine Ja. popelt sogar und schmiert einen Popel an seiner Ah, Hose ab. furchtbar. Ja, keiner traut sich so richtig, irgendwas zu machen, bis Genau, dann und erst die als Ren und beiden, ja. Ariel auf die Tanzfläche kommen, geht alle rauf. Und dann kommt diese geile Prügelei. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber Chuck und seine Freunde kommen ja mit diesem Auto, mit diesem komischen, was ist denn das, Geweih auf dem Dach. Diese Karre, die sieht ja schon aus wie irgendwie von einem Na, Hinterwäldler. der Chuck ist ein cooler Typ. Das sieht man halt schon am Und dann Auto. fangen die ja mit dem Willard Stress an und dann kommt Ren. Und gibt aber so ein, er springt ja mit Das einem ist so geil. Karate-Kick den einen Typen ins Ja, Gesicht. super. Ich habe es direkt nochmal zurückgespult, um es nochmal zu sehen. Das ist so witzig. Da hat Dieser er noch so einen Kick. flotten Spruch auf den Lippen und springt Ja. da, zack, irgendwie völlig verrückt. Und ich finde es auch krass, wie die Mädels das feiern, dass die sich da kloppen. Alter. Ey, ich fand das früher nie cool, wenn sich die Typen gekloppt haben da auf dem Dorffest oder so. Weiß ich nicht. Na. Und dann, nachdem sie die irgendwie alle vermöbelt haben, gehen sie wieder rein. Und komischerweise ist das Jackett, was vorher von Ren total dreckig war, auf einmal wieder ganz sauber. Ja. Ist dir das aufgefallen? Movie Magic nennt sich das. In Movie Magic. Ja, und dann gibt es ja diese letzte große Tanzszene, wo sie alle richtig Ja. ausrasten. Ja. Und wenn jeder Und mit dieser Tanzperformance. den anderen so zuschnipst und dann fängt der an zu tanzen und macht seine Signature Moves, sag ich jetzt mal, und wieder Ja. Finger auf den nächsten, fängt der an, Ja, bis und dann dann kommt halt. dieser ewige Konfetti-Regen. Ja, übelst viel Konfetti. Also, Also Glitzerkonfetti ja, ist das krass. ja. Ja. Und das ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele Kilogramm da runtergeregnet sein müssen. Das war auf Das jeden war Fall ja echt viel. Das heftig. halbe Bild bedeckt Ja. davon. Ja, und bei der Tanzperformance ist mir übrigens aufgefallen, dass der Willard die Pose von Night Fever macht. Also Ja, diese stimmt, typische Night dieses. Fever Pose, die macht er ja auch noch, Ja, genau. das habe ich auch. Ja. Also, ja, und dann Kommt jeder mal mit dieser Szene zum. endet der Film dann auch schon. Also quasi das Gute hat über das Böse gesiegt. Alle sind glücklich, können endlich tanzen und Lassen ja, alles raus. lassen alles raus, Ende. genau. Ist ja ein bisschen abrupt, das Ende an sich, fand ich, Ich aber finde es aber ein gutes Ende tatsächlich ja. mit diesem Tanz und das ist halt, dann kommt ja wieder das Lied von Kenny Logan Footloose, na? Vor allem auch, weil Kevin Und Bacon als der Letzte ist, der hier seine Performance da zum Besten gibt und dann so Richtung Kamera tanzt und dann ist er Schwarzbild und Ende, weil das so Und dann kommt ja sein der Sieg Abspann. Im war. Abspann, genau, und im Abspann zeigen sie ja auch noch so ein paar Tanzbilder da. So, an sich muss ich ehrlich sagen, hat mir das Ende ganz gut gefallen, weil was wollen sie denn jetzt noch Ja, hinterher nee, machen? schon. Also, sie hätten jetzt nochmal aufschlüsseln können, wie es dann weitergeht, aber das wird ja in solchen Filmen dann einfach nicht gemacht. Ne? Also, Ja. schönes Ende. Es hat also quasi genauso angefangen, wie es geendet hat. So. Ja, mit Es wilden hat dann wieder Tanzen. so einen Abschluss gegeben. Ne? Am Anfang das gleiche Lied, am Ende das Lied und dann auch mit diesen, wie sie getanzt haben und Ja. jeder dann seine Performance Ja, individuell. genau, jeder sein Und eigenes das, Ding. genau, das schließt das Ganze gut ab, das rundet einfach auch den Film gut ab. Und ja, ist halt wie gesagt ein sehr schöner Teenie-Film, muss ich sagen. Nee, fand ich sehr So unterhaltsam. gerade. Hat mir ganz gut gefallen. Ja, es ist ja auch bei einem Film wichtig, dass der Film unterhält. Das ist richtig. Ja, und es ist jetzt kein Film mit richtig krass toller Background-Story und ausgefuchsten Charakteren oder sonst irgendwas, aber das soll es auch gar nicht sein. An sich schon recht einfach gehalten alles. Ja, genau. Es ist halt viel Fokus auf der Musik auch tatsächlich. Viel Fokus auf diesen Tanz Performance und das will es halt auch sein. Ne? Und so sind ja die meisten Tanzfilme auch. Die Story ist da ja am Ende, ein bisschen Liebe ist drin, ne? Ja. Ein bisschen Gesellschaftskritik ist drin, ja, gerade so an diesen Jugend gegen Erwachsener Ding ist drin. Also das ist schon, hat schon viel aufgegriffen, auch so ein bisschen Kritik an der Religion, dass halt Pfarrer da irgendwie ihren Schäfchen da sonst was predigen und dann eskaliert es irgendwie mit dieser Bücherverbrennung. Also da ist schon einiges drin. Ja, und aber der Film soll jetzt nicht, also fand ich, es war jetzt kein gesellschaftskritischer Film oder sonst irgendwas und das wollte der, glaube ich, auch gar nicht sein. Also. Da ist ja schon ein bisschen Gesellschaftskritik dabei. Also er ist schon gesellschaftskritisch, ja, aber jetzt nicht so wie jetzt so ein Drama oder irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ja, das ist schon ganz okay. Also wie gesagt, ich mag den Film sehr gerne, weil ich auch absoluter Kevin Bacon-Fan bin in dem Film. Ich finde den halt echt cool. Er ist schon ziemlich cool. Tatsächlich. Ja. Und der Film an sich ist halt, also in Deutschland jetzt nicht so unbedingt so bekannt, tatsächlich. Echt? Ja, wenn ich Leuten von Footloose erzähle, viele sagen so, hä, ich würde jetzt eher an Dirty Dancing denken. Ach so, okay. Oder an Flashdance noch. So, ne? Oder Grease. Die waren halt viel, viel größer. Also gerade Grease und Dirty Dancing, ne? Immerhin hat der Film Footloose auf IMDb 6,6 von 10. Ist ja nicht schlecht. Ist nicht so schlecht. Ja, ne? Ja. Ja. Solide, würde ich sagen. Ein solider Film, der gut unterhält und ja, viele Sachen aufgreift, aber auch nur so anreißt. Und wie gesagt, das ist ja auch okay für so einen Tanzfilm. Wichtig ist da vor allem die Musik und auch das Tanzen selber. Das ist sehr viel wichtiger in so einem Film. Genau. Und in Amerika ist der ja halt so ein bisschen so ein Kultfilm. Ja. Und ist halt auch in die Popkultur aufgenommen worden da. Deswegen, ich sag ja hier zum Beispiel bei Jimmy Fallon, wo da Kevin Bacon dann nochmal seine Tanzperformance abgibt, 30 Jahre später. Oder auch bei Guardians of the Galaxy. Ja, da spricht ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Rolle heißt bei Guardians of the Galaxy. Der Haupttyp. Quill? Quill heißt der, glaube ich. Keine Ahnung. Der erzählt ja allen irgendwie, dass es auf der Erde einen Helden gibt, der sich Kevin Bacon nennt und der die Welt mit seinen Tanzperformance quasi vom Bösen befreit hat, okay, oder irgendwie so. Ja. Ja, also sehr, sehr witzig. Die nehmen das ja auf und es gab letztes Jahr ein Holiday-Special. Und da wird Kevin Bacon quasi entführt. Ach so, in diesem Special, okay, ja. Von Guardians of the Galaxy, genau. Für Peter Quill wurde der entführt von zwei seiner Kollegen da. Und da merkt man halt so, der Film ist halt, also Footloose ist da komplett in der Popkultur angekommen. In den USA ist halt bei uns nicht so. Das ist ja schon witzig, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Kevin Bacon ist auch sehr froh, dass er diesen Film gedreht hat, tatsächlich. Also es gibt ja so Leute, die sagen dann so, oh, diesen Film hätte ich niemals machen dürfen, keine Ahnung. Aber ja, das ist bei ihm nicht so. Ich glaube, das ist ja schon der Film, der zu seiner Bekanntheit beigetragen hat, hauptsächlich, ne? Ja, einer seiner größten Filme, ja, auf jeden Fall. Na. Ja. Ja, haben wir das, ne? Haben wir das, ja. Du hast jetzt noch ein paar andere stichpunktartig zusammengeschrieben, vor allem auch ältere Tanzfilme. Ja, ältere Filme. Ich habe mich ja ein bisschen so in die Recherche reingefuchst und habe da ein bisschen was rausgesucht. Und zwar habe ich jetzt so gedacht, so, naja, ich schaue mal, was so der älteste Tanzfilm ist. Ja? Und habe halt so gedacht, naja, wahrscheinlich hier Saturday Night Fever oder so, weil ich gar nicht noch weiter nach hinten gedacht habe in der Zeit. Aber tatsächlich so die ersten kamen Ende der 1930er, Anfang 1940er raus, die ersten Tanzfilme. Aber das muss man auch sagen, das war damals sowieso ein Stilmittel in Filmen, wurde immer gesungen zu der Zeit. Ja, das gerade hier am Anfang vom Tonfilm einfach, glaube ich, um dieses Medium da präsent oder bekannt zu machen. Genau, Weil das wollte da ich auch gerade sagen. Also gerade nach dem Stummfilm. die Stimme ja dann plötzlich da ist im Film und dann kann man die ja durch Gesang am besten zeigen. Genau. Also, ich habe jetzt zwei Filme gefunden, die wurden im Jahr 1938 kamen die raus. Das ist zum einen Swing Sister Swing. Da geht es um einen Presseagent, der versucht, mit zwei weiteren Personen einen neuen Tanz zu einem nationalen Hit zu machen. Der Tanz heißt The Baltimore Bubble. So, darum geht's dort. Und dann gibt's noch einen anderen Film von 1938, und zwar der heißt Start Cheering. Und da will ein Filmstar Hollywood den Rücken kehren und sich unter falschem Namen in einem College einschreiben. Das versuchen aber sein Manager und sein bester Freund irgendwie zu torpedieren. Ist ja auch frech. Und da gibt es dann ein bisschen Aufruhr. Und das Witzige ist, dass es in diesem Film gibt es einen Gastauftritt der drei Stooges. Die spielen irgendwie Feuerwehrleute auf dem Campus. Keine Ahnung, ich kenne den Film selber nicht. Aber das fand ich halt witzig. Also die drei Stooges sind dabei. Ja. Ich habe dann noch mir aufgeschrieben, natürlich zu erwähnen als Tanzfilme ist Saturday Night Fever mit John Travolta. John Travolta sowieso großer Tanzfilmmensch, würde ich jetzt mal sagen. Der hat ja in Saturday Night Fever auch alle Tänze selber getanzt. Ja, Na, krass. also alles selbst performt. In Grease von 1978, also ein Jahr nach Saturday Night Fever, dann hat er auch noch alles selber gesungen. Ja, also gesungen und getanzt, der gute Mann. Na, Ja, zusammen mit Olivia Newton-John. das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Also die Schauspieler in Amerika haben auch eine ganz andere Schauspielausbildung als bei uns, glaube ich. Die Das müssen da kann gut viel sein, vielseitiger ja. sein. Also das hat man oft das Gefühl. Also wenn dann irgendwelche Filme rauskommen wie bei Les Miserables, glaube ich, wo auf einmal, keine Ahnung, ein... Was? Hugh Jackman? Nee. Nicht Hugh Sag jetzt Jackman, nichts wie. gegen Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe singt auf einmal, ja. Das würdest du bei einem deutschen Schauspieler, was weiß ich, wir nehmen mal Bezaubernd. da jetzt mal Matthias Schweighöfer, glaube ich, könnte nicht einfach mal so rumtrallern. Obwohl, nee, der trällert ja rum. Der hat auch so ein eigenes Pop-Studio-Album oder so. Nee, Verdammt, habe ich den falschen rausgesucht. darüber reden wir jetzt Elias besser nicht. Mbarek. So. Elias Mbarek kann wahrscheinlich nicht singen. Ne? Das stellen wir jetzt einfach mal so hin. Wahrscheinlich habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, dass so die amerikanischen Schauspieler da eine andere Ausbildung haben als bei uns jetzt. Ne? Ein bisschen vielseitiger. Genau. Dirty Dancing dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aus dem Jahr 1987. Also Ende 70er Mit. bis Ende 80er ist ja eh so ein Da war großes Tanzfilm-Ding, ne? Tanzboom, ne? Gerade dann hier mit Ja, Dirty ja. Dancing, da soll ja angeblich auch einen unheimlichen Run auf irgendwelche Tanzschulen Ja, weil die heraufbeschworen alle haben. diesen Dirty Dancing-Abschlusstanz tanzen Ja. wollten. Also mit Patrick Swayze und Jennifer Grey. Ja, also Patrick Swayze als Hauptdarsteller, super cooler Typ. Ja. Guter Schauspieler, der hat ja sogar eine klassische Ballettausbildung. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Das wusste ich. Und am Ende, man hört ja so viel. Patrick Swayze lebt ja leider nicht mehr, der ist ja an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Aber die Hauptdarsteller, er und die Jennifer Grey, die mittlerweile auch total anders aussieht, weil die sich die Nase operieren lassen hat, also keine Ahnung, haben sich wohl null verstanden am Set. Ja. Na, die mussten da irgendwie dieses Traumpärchen spielen und konnten sich eigentlich gar nicht leiden. Ja. Ja, das muss wohl ein richtig riesiges Chaos Ja. gegeben haben da am Set. Gibt ja diese Montageszene, wo die diesen Tanz üben. Die stehen da und er fährt irgendwie, steht er hinter ihr und fährt mit der Hand so an der Seite von ihr so runter. Und sie fängt immer an zu Ja. lachen. Und diese Genau, Reaktion das hat ihn übelst aufgeregt. von Patrick Swayze, die Reaktion, dieses Genervte und Augenverdrehen, das muss wohl echt gewesen sein, einfach nicht gespielt, weil der unheimlich angenervt war von ihr. Genau, also sie ging ihm wohl richtig hart auf die Nerven. Hm. Ja. Das Witzige ist, dass es 2008 gab es einen deutschen Blödelfilm dazu. Dirtes Dancing. Ist das so? Das war, glaube ich, so ein, das war, glaube ich, so eine Pro-7-Produktion. Oh, keine Ahnung. In der Hauptrolle Janet Biedermann. Ganz schlimm, wirklich. Janet Biedermann. Oh, ganz schlimm. Wirklich. War kein guter Film. Mhm. Aber es war wieder so eine typisch deutsche Produktion. Mhm. Oh, nee. Also sehr, sehr schlecht. Mhm. Ja. Bevor Dirty Dancing gab es ja dann auch noch Flashdance und der war sogar schon vor Footloose aus 1983. Mhm. Ne? Ja, ist halt auch wieder so eine Story, ne? Sie ist Schweißerin und jobbt gleichzeitig noch abends so als Go-Go-Girl da in so einer Striptease-Bar und will aber eigentlich professionelle Tänzerin werden. Ja. Muss ich da den mühevollen Weg in die Schule erarbeiten? Irgendwie so. Genau, und lernt dann natürlich auch einen Mann kennen, der sie unterstützt und ja. Wie es halt ist. Es ist halt nichts Neues, ne? Hm. Ja, und dann gab es eine Weile tatsächlich gar nicht so viele Tanzfilme, glaube ich. So nach den 80ern ist es dann erstmal in den 90ern abgeebbt, ne? Ist ja manchmal so, dass dann irgendwie so ein Überdruss ist von etwas, wie mit der Mode. Dann kommt was anderes und dann kommt es irgendwann zurück, nämlich Anfang 2000er. Haben wir plötzlich ganz viele Tanzfilme wieder. Das stimmt. Save the Last Dance von 2001. Save the Last Dance macht in meiner, also du hast mir ein paar Filme gegeben, wo ich mich rein recherchieren sollte. Da war das jetzt vom Jahr her der erste von Thomas Carter. Spielt Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington mit. Davor kurz reingeschaut und diese Julia Stiles ist auch die Hauptfigur von 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ja, sehr guter Film. Und ich hasse ihr Gesicht. Die hat so, ein ganz komisch blödes Gesicht, das mag ich gar nicht. Das ist auch schon wieder so, bei 10 Dinge, die ich an dir hasse, ist der Hauptdarsteller super toll, ähnlich wie bei Footloose, wo du dir denkst, so ein cooler Typ, Heath Ledger, und dann hast du sie halt dagegen, wo du denkst so, Verstehe ich nicht. So, ja, die passen auch nur zusammen. Das war jetzt, fand ich, bei Footloose auch so ein bisschen, die haben irgendwie nicht so gut zusammengepasst. Und durch ihre Rolle in 10 Dinge, die ich an dir hasse, ist der Regisseur von Save the Last Dance auf sie aufmerksam geworden, hat sie dann deswegen für diesen Film gecastet, was ich schon ein bisschen witzig finde. Was haben wir hier noch? Honey von Bill Woodruff mit Jessica Alba, Melky Fiverr, oder wie man es ausspricht, Romeo Miller. Und Missy Elliott. Missy Elliott spielt auch mit, Um die geht es ja mit diesen Musikvideos, für die soll ja Honey choreografieren und da ist Missy Elliott dabei. Ja, ich habe den damals hart abgefeiert, als der rauskam. Das war so meine Jugendzeit, 2003, da haben wir das richtig hart gefeiert, den Film. Das fanden wir alle ganz toll. Mit heißen Hip-Hop-Moves, Heiße Hip-Hop-Moves mit Jessica Alba, Die Jungs fanden die alle super scharf damals, also jeder stand auf Jessica Alba, glaube ich. Die hat auch so ein komisches Gesicht. Das ist von 2003 der Film und das wusste ich auch nicht, dass die Hauptrolle eigentlich für diese Sängerin Alaya geschrieben wurde. Ja, die, genau. Die aber ja 2001, also vor den Dreharbeiten, gestorben ist. Deswegen hat Jessica Alba dann übernommen. Dieser Romeo Miller, der auch mitspielt, ist während der Dreharbeiten ein bisschen größer geworden, also gewachsen. Und seine Stimme wurde tiefer, was ich irgendwie witzig finde. Und Jessica Alba hat sowohl Ballett als auch Jazz- und Hip-Hop-Stunden genommen, 6 Stunden am Tag über 3 Monate. Was ja schon zeigt, wie viel Engagement so ein Film da auch an die Darsteller abverlangt. Ja, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wie die auch aussehen. Komplett durchtrainiert. Ja. Also tanzen ist, glaube ich, schon nochmal hart. Das ist ja mega anstrengend. Hart. Also hart anstrengend. Ich weiß, dass zum Beispiel dieser Chris Penn, der den Willard gespielt hat bei Footloose, der konnte ja tatsächlich wirklich nicht tanzen. Ja. Ne? Und sein Vater hat ihm gesagt, so hier, du spielst jetzt die Rolle, liest dir gar nicht erst das Skript durch und keine Ahnung. Und er kam da zum ersten ein Tanztraining. Er wusste nicht, dass es ein Tanztraining ist. Kam er halt mit so Springerstiefeln dahin und da mussten die ihm erstmal Turnschuhe bringen, weil die ihm gerade dann so, ja, wir müssen jetzt tanzen üben, du bist jetzt hier bei der Tanzstunde, ne, also und dann hat er sich auch richtig hart ins Zeug gelegt und hat da auch echt einige Pfunde verloren und auch gut trainiert dann dadurch, durchs Tanzen. Ja, glaube ich. Ja, Step Up haben wir dann, also man merkt ja schon, das ist alles nur ein paar Jahre nacheinander. Step Up von 2006 von Anne Fletcher. Die kennt man vielleicht jetzt aktuell noch aus Hokus Pokus 2. Oder von. Das kenne ich gar nicht. Okay. 27 Dresses, Miss Bodyguard. Selbst ist die Braut mit Sandra Bullock. Genau, spielen Channing Tatum und Jenna Devon. Devon, glaube ich, heißt die. Devon mit. Die beiden haben sich am Set verliebt und dann geheiratet, waren 9 Jahre lang verheiratet, bis sie sich geschieden haben. Du meintest ja... Haben sogar eine Tochter zusammen. Oh, okay. Du meintest ja gestern, glaube ich, dass Channing Tatum... Nee, das hat jemand anders gesagt. Habe ich dir gestern gesagt, so rum. Das hast du mir gestern erzählt, ja. Dass der eine neue hat. Zwar diese Zoe Kravitz, ja. Die in Batman Catwoman gespielt hat. Mhm. Ja, und die Ex-Frau von Channing Tatum... Die hatte ja relativ zügig danach einen neuen Partner und ist auch relativ schnell von dem schwanger geworden. Das war, glaube ich, für den Channing Tatum auch nicht so einfach, die Zeit. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Die beiden haben ja dann später auch noch, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Format. In Amerika ist das relativ groß, Lip-Sync. Ja. Heißt das. Und da sind die beiden ja aufgetreten, auch gegeneinander quasi. Sie hat da quasi so seine Magic Mike-Rolle da ein bisschen nachgemacht, diesen Tanz auch, ne? Und dieses Lied dazu. Und er hat ja Beyoncé getanzt. Wie heißt dieses Lied? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dann Beyoncé irgendwann mit ihm zusammen dann aufgetreten. Sie kam dann so am Schluss mit dazu. So. Ich habe es noch gelesen, dass Channing Tatum kein ausgebildeter Tänzer ist und sich irgendwie nicht so wohl gefühlt hat am Anfang während der Dreharbeiten, weil er halt nur von so Leuten umgeben waren, die jahrelange Tanzerfahrung hatten. Und seine Tanzpartnerin da, diese Jenna Devon, die konnte wohl auch schon ziemlich gut tanzen und war ihm da weit voraus und die hat eigentlich immer barfuß getanzt, musste dann aber Schuhe tragen, weil Tatum ihr immer auf die Füße getreten ist bei den Szenen. Fand ich auch ganz witzig. Geil. Ja. Channing Tatum hat auch mal in so einem Film mitgespielt mit diesem Basketball-Coach. Coach Carter. Genau, da hat er auch mitgespielt. Ja, das stimmt. Der ist auch richtig geil mit Samuel L. Jackson. Ja. Jetzt habe ich mir noch was witzig, das fand ich jedenfalls witzig. In einigen Ländern heißt der Film Step Up und hat dann noch so einen Zusatztitel, nämlich Sexy Dance. Das ist ja auch eigentlich, Channing Tatum war ja mal Stripper. Und im Magic Mike wird ja quasi sein Leben so ein bisschen verfilmt, ne? Ja, das wusste ich vorher auch noch nicht. Magic Mike von 2012. Den habe ich damals tatsächlich im Kino gesehen. Ja. Mit Matthew McConaughey, wo ich es kaum glauben konnte, dass der da mitmacht. Von Steven Soderbergh, der ja auch ein bisschen experimenteller immer unterwegs ist, hat hier halt ein Stripper-Leben verfilmt und scheinbar auch ein bisschen gesellschaftskritischer, was für Hürden da im Leben eine Rolle spielen. Genau. Ja, hat jetzt... gab es noch einen zweiten Teil? Ich glaube, der ist nicht von ihm gedreht. Aber den zweiten habe ich auch nicht gesehen. Ganz aktuell kommt ja jetzt der dritte, wahrscheinlich dann auch der letzte, wie der Titel sagt, Magic Mike, The Last Dance ins Kino. Der ist dann wieder von Steven Soderbergh und gestern war CineLady und es waren einfach zwei Säle wirklich voll. Ja, also, ich glaube, sowas zieht das auch. Das Publikum ich ist da. Ich kann jetzt mal ein bisschen Knowledge droppen. Ich war ja auch schon mal bei den Chippendales. eher ungewollt und von wegen, du kommst da bitte mit, weil ich möchte da nicht alleine hingehen mit den anderen. Ja. Und dann war ich halt da mit und ich war auch froh, dass wir quasi im Theater oben saßen und nicht unten. Ah ja, warum? Weil du unten halt aufgerufen wirst auf die Bühne so und dann von denen angetanzt wirst und die machen da ja ihre Show und die machen das ja auch gut. Aber für mich ist das einfach, mir ist das zu schmierig, tatsächlich. Mhm. Also für mich ist das nichts. So Männer, die sich da so sexy ausziehen, das mag ja für einige Frauen sehr attraktiv sein. Mhm. Und meistens sind das halt auch schon so, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken, so Muttis, die halt da voll abgehen. Also wirklich, ich habe Frauen noch nie so kreischen hören wie da. Ja. Wirklich, das war echt krass und wie die auch sich, wenn die da irgendwie eine rausgesucht haben, wie die sich da gemeldet haben und ach, und das war auch witzig, weil da macht ja dieser Bachelor-Typ mit hier, dieser Paul Janke, und der hat ja so eine ganz schreckliche Stimme. Ja. Ja, und der hat da ja auch mitgemacht und das ein bisschen moderiert, ey, oh, das war mega, mega unangenehm, Veranstaltung, ich war da froh, dass als ich dann nach anderthalb Stunden wieder rauskam. Das war jetzt nicht so mein Ding. Aber bei Magic Mike, den ersten Film, weiß ich auch noch, hatten wir auch einen Stripper da. Und das war auch witzig, weil dieser Stripper war einfach uralt. Der war bestimmt schon so Ende 40. Und der war auch nicht geil. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass du da so einen Hottie hast, der da irgendwie einen loslegt, sondern der war halt schon... Aber der Stripper war nicht vom Kino organisiert, sondern... für eine Frau da. Wegen Geburtstag, da haben uns irgendwie, ich glaube, da hatten sich Besucherinnen gemeldet, die da rein wollten und haben gefragt, ob es okay wäre, ob sie für ihre Freunde, ich weiß nicht, ob es Junggesellenabschied oder Geburtstag war, wenn die da so ein Stripper irgendwie, wenn der da auftreten könnte. Und da hatte wohl die Chefin vom Kino wohl ihr Go gegeben und der Typ war mega eklig. Ich war da zur Eispause drin, hab mir das angeguckt. Okay. Also, ich habe da Eis gemacht. Ja, ich bin da mit dem Spruch rein und wer jetzt eine Abkühlung braucht, hier ist das Eis. Ja. Ich habe sogar relativ viel verkauft bei den Frauen. Ja, gestern wurde auch ziemlich viel verkauft. Ja, ich muss sagen, Cindy-Lady ist eigentlich immer dankbar, was Eis angeht und auch allgemein. Die sind eigentlich immer gut drauf, die Frauen. Ja, unsere Katharina Metzé hat ja gestern moderiert und einer ihrer letzten Worte bei der Moderation war, das fand ich mega lustig, ist gemeint gehabt. Und immer schön die Moves zu Hause nachmachen. Geil. Das fand ich witzig. Ja. Schön. Ja, dazwischen hatten wir noch Mamma Mia, sag ich auch kurz noch, mit einem ziemlich bekannten gibt's ja Cast. Einige, gibt's ja einige, die Filme nicht mögen, tatsächlich. Ja, unverständlich, oder? Ja, magst du Mamma Mia jetzt mal im Ernst? Ja. Ja, ne? Also ich mag ja auch ABBA sehr gerne und ich finde ABBA toll und ich finde auch, wie das Meryl Streep da singt und Pierce Brosnan ist dabei, dann dieser Skarsgård hier, Bill Skarsgård ist dabei. Stellan Skarsgård heißt er. Ist das nicht Bill? Bill Skarsgård ist der aus Sein Sohn, oder? Oder so. Ja, die, keine Ahnung, stimmt, ob die verwandt sind, die heißen gefühlt alle. Nee, der hat ganz viele Kinder und die sind alle berühmt, die Skarsgård. Amanda Seyfried. Skarsgård. Der eine hat von denen auch Tarzan gespielt. Ja, genau. Amanda Seyfried ist noch dabei, Colin Firth. Und alle singen ihre Songs selber in dem Film. Ja, den die Filmen. Singen alle die Songs in den Filmen, genau. Dann kommt ja dann auch im zweiten Teil ein bisschen, krass fand ich halt, dass dann am Ende dann Cher aufgetreten ist, wo ich dann auch dachte so, okay. Hey, nichts gegen Cher. Ich habe nichts gegen Cher, aber... Hast halt gemerkt, dass die Frau jetzt auch schon sehr alt ist und sich auch nicht mehr so gut bewegen kann. Ja. Was ich ganz witzig fand, ist, dass Pierce Brosnan gar nichts weiter wusste von dem Film, als er unterschrieben hat. Außer, dass der Film in Griechenland spielt und dass Meryl Streep dabei ist. Und er wollte unbedingt mit dem Film mitspielen, weil Meryl Streep mit am Start ist. Er hat dann erst erfahren, dass es ein Mamma Mia-Film ist. Und die Regisseurin hat wohl auch schon das Broadway-Stück geleitet. Als Regisseurin. War auf jeden Fall ein Mega-Hit bei den Tyler, muss man ja sagen. Stimmt, also fand ich auch gut gemacht, auch die Locations da in Griechenland und so. Super schön ausgesucht. Ne? Und im zweiten Teil ist jede Dialogzeile von Meryl Streep gesungen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, alles. Sie singt da, ja, weil sie ja eigentlich tot ist. Ja, also ja. Quasi, sie lebt ja in dem Teil nicht mehr. Also ihre Rolle lebt da nicht mehr. Mhm. Und dann singt die das alles. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Hast du noch was? Ich habe noch, klar, ich habe noch La La Land. Ah ja, der ist sollte toll. Man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen mit Emma stimmt. Stone und Ryan Gosling. Ja. Die haben, der Film hat schließlich 4 Oscars bekommen. Mhm. Aber nicht für den besten Film, auch wenn das so ausgerufen wurde. Das war nämlich ein anderer. Ja, das stimmt. Moonlight. Moonlight war es, ja. Auch ein toller Film, muss ich sagen. Mhm. Fand ich wirklich sehr schön. Schöner Film. Ich glaube, ich habe sogar geweint, als ich den gesehen habe. Zwischendurch. Kann sein, wir waren zusammen drin mit anderen. Ja, ich fand den echt schön. War sehr, sehr super. Also wirklich so schöner Film. Auch die Musik und alles. Und die haben, glaube ich, auch alles selbst gesungen, soweit ich weiß. Ja, ich glaube ja. Ja, dann habe ich jetzt zu Tanzfilmen erstmal nicht mehr so viel. Mhm. Ja, das wäre jetzt so der letzte, der mir jetzt so einfällt. Größere Film, der jetzt Tanz- und Musikszene ja. verbindet. Da gab es bestimmt auch noch andere, die mir jetzt aber nicht im Gedächtnis geblieben ja, sind, weil... Alles gut. Nicht so bekannt, mhm. ne? Ich würde gerne noch darauf zu sprechen kommen, dass ja jetzt irgendwie gefühlt jeder große Star oder jeder große Sänger oder jede große Band, wie auch immer, ja. irgendwie einen eigenen Film kriegt. Das ist ein Biopic, ne? Ja, diese Biopics, mhm. das ist halt echt krass. Ne? Angefangen hat es ja mit Bohemian Rhapsody mhm. quasi. Aber weil der dann so erfolgreich war, kriegt jetzt jeder einen. Genau. Genau, der hat ja auch 4 Oscars gewonnen. Ne? Mhm. Der Rami Malek. Ja, weiß nicht, Rami der hat Malek. Ja auch den Oscar für den besten Hauptdarsteller gekriegt. Mhm. Ja. Also, der hat das tatsächlich, hat er es am Set, wenn die gedreht haben, hat er tatsächlich selbst gesungen. Mhm. Aber bei der Postproduktion wurde das dann das Soundalike verwendet. Ah, okay. Ja. Ja. Also ich glaube auch, Freddie Mercury so zu singen, ist, glaube ich, auch schwierig. Mm. Ja. Ja, und ich habe auch gelesen, dass bei dem Film, bei dem Queen-Film quasi, es geht ja nicht nur um Freddie Mercury, es geht ja auch um die Band an sich, na, dass da auch ein bisschen ja, zeitmäßig ein bisschen was vertan wurde, ein bisschen ein paar Sachen umgeschrieben wurden und das nicht alles so genau hinhaut. Ne? Ja. Aber ich denke mal, dass es so ein bisschen mit Dramaturgie zu tun hat ja, und Spannungsbogen. Das ja, aber sonst, der Film war super. Ich weiß nicht, ob du hast du ihn gesehen? Ja, klar. Ich habe den im Kino gesehen damals, ja. Also ich fand den wirklich gut. Guter Film. Hat auch kann man nichts anderes sagen. Rocket Man im Kino gesehen. Der war auch Elton gut. John. Fand ich ein bisschen guter besser, glaube ich. Ja, ich auch, tatsächlich. Fand ich auch ein bisschen besser. Das lag aber auch daran, dass er ganz anders war als Bohemian Rhapsody. Mhm. Bohemian Rhapsody war ja eher so auf Biopic gemacht und Rocketman so ein bisschen Musical-mäßig. Mhm. Und da hat ja der Tyrone Egerton, ne? Der hat ja da die Songs alle selbst eingesungen. Ja. Komplett alle. Das ist schon beeindruckend. Ja. Ich sage ja, die haben eine andere Ausbildung in Amerika und Großbritannien, ne? Also, das aber ist auch schon sich krass. Das zuzutrauen halt. Das heißt, wenn man ja. singen kann, ist es ja noch was anderes, dann Elton John Songs von einem großen Publikum zu singen. Ja, auf jeden Fall. Für ein großes Publikum. Ich fand den Film auch total abgefahren, muss ich sagen, weil es war so ein bisschen, das beginnt ja mit der Szene, wo der da in diesen... bei dieser Selbsthilfegruppe sitzt und dann sich so aufbläst und platzt. Ja. Und dann geht das los da. Sein Leben wird erzählt und ach, ich fand es schon einen coolen Film. Also allgemein so auch dieses so wie gesagt Musical-mäßige hat mir echt gut gefallen, dass es halt nicht so war wie bei Bohemian Rhapsody. Mhm. Das hätte ich sonst wirklich sehr, sehr langweilig gefunden, wenn der, weil Bohemian Rhapsody kam ja 2018 raus und Rocketman ja 2019. Mhm. Wenn das halt so kurz nacheinander so ähnlich gewesen wäre, das hätte mir dann nicht gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und letztes Jahr kamen ja gleich 2 Biopics raus, ne? Denn? Na, Elvis. Ach ja, stimmt. Ich hatte nur vergessen. Der wurde ja von Austin Butler gespielt. Mhm. Übrigens, Harry Styles hatte sich auch auf die Rolle beworben. Ja. Dieser Harry Styles, der nicht schauspielern kann. Ja, genau. Der hat sich auch auf diese Rolle beworben und wurde aber auch nicht genommen. Ja. Wen ich halt in dem Film auch gut fand, war halt Tom Hanks. Mhm. Ich glaube, der wurde für die Rolle mit der Goldenen Himbeere nominiert. Echt? Ja. Ich liebe Tom Hanks. Vielleicht liegt es daran, also ich glaube, bei Tom, das ist so, Tom Hanks kann irgendwie gefühlt nichts falsch machen, genauso wie Anthony Hopkins. Mhm. Bei mir so. Und Brad Pitt. Dieser Brad Pitt aber auch. Ja. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, es wäre immer Brad Pitt. Tut mir leid. Ja, ist sicherlich keine schlechte Wahl. Das stimmt. Zumal du ja kein 19-jähriges Model bist. Ja, das stimmt, ja. Also ich würde ja bei Leonardo DiCaprio gar nicht ins Beuteschema passen. Nee. Du bist ja schon 30 Jahre zu alt für. Was? 30 Jahre zu alt? Ich bin nicht 49. Sag mal. Ich habe ja herausgefunden, dass der Austin Butler die jungen Jahre des Elvis gesungen hat. Mhm. Aber als... Die Alten dann nicht mehr. Die Alten dann nicht mehr, das war dann die Originalstimme. Mhm. Der hat das Stimmvolumen dann nicht geschafft. Mhm. Irgendwie. Ja. Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, jetzt erst, haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, diesen Whitney Houston-Film, der okay war. Ja, Wanna Dance with Somebody heißt der, glaube ich, dann noch. Die Whitney Houston wurde gespielt von der Naomi Ackie. Die kannte ich vorher auch nicht. Hat sie ganz gut gemacht. Hat nicht selber gesungen. Ja, aber auch sehr schön. Habe ich ja gestern nochmal nachgeschaut. Aber sie konnte es auch nicht singen, weil... was stand da auf der Seite? Weil die musikalischen Kapriolen von Whitney Houston einfach zu groß waren. Hm. Ich glaube, es ist auch schwierig, auf diese Oktavenhöhe und all das zu kommen. Das wäre wie, wenn jemand auf einmal Mariah Carey singen will mit dieser Stimme. Ist ja unter Musikern schon außergewöhnlich gewesen, die Stimme. Insofern kannst du es jetzt nicht von jemand anders auch verlangen. Also ich muss sagen, da haben sich aber Elvis und Whitney Houston haben sich ja auch komplett voneinander unterschieden. Also Elvis, der Film, das ging ja so, am Anfang war mir das auch einfach zu schrill und zu bunt auch, muss ich sagen. Das ging ja so bam, bam, bam. Das ist ja peppig. Ja, und dann, ich kam dann zwischendurch gar nicht mehr so richtig mit, um ehrlich zu sein. Ne? Hm. Und dann hatte der auch seine Längen, so ein bisschen. So als das so auf seine Drogenkarriere dann zuging und Alkoholkarriere, das war dann irgendwie in Las Vegas, das Kapitel war viel zu lang, wirklich. Das hätten sie echt ein bisschen kürzen können. Hm. Na. Wie lange geht das? Ist nicht erst vor kurzem? Ja, der war echt lang. Hm. Ist nicht sogar erst vor kurzem die Tochter gestorben? Ja. Ja, ne? Diese Lisa Marie Presley. Nee, Priscilla ist die Mutter, die lebt noch, aber die Lisa Marie ist gestorben. So, ja. Genau, die ist gestorben. Ich glaube, mit der war Nicolas Cage mal verheiratet, kurze Zeit. Ja, und Michael Jackson. Verrückt. Ja, der Michael demnächst, Jackson auch mal mit zusammen. Der hat demnächst auch sein eigenes Biopic bekommen. Posthum. Und ich habe gehört, ich glaube, ich habe wirklich gehört in einem Podcast irgendwo, dass der Neffe das machen soll. Hm. Die Hauptrolle übernehmen soll. Na, mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, ob über Michael Jackson jetzt noch so ein Biopic kommt, weil der ja auch so, muss man ja auch ein bisschen kritisch sehen mit der ganzen Sache, mit der Kindesmissbrauchs Geschichte da, ob das nun stimmt oder nicht stimmt. So richtig weiß es ja auch keiner. Ja. Also bisher sind es ja eigentlich nur Anschuldigungen, die nicht nachgewiesen wurden, was halt auch schwierig ist. Und ich möchte das ja auch keinen absprechen, dass es nicht stimmt. Na, also nicht Victim Blaming oder so. Will mich da auch gar nicht zu Stellung nehmen, muss ich ehrlich sagen. Also das Einzige, was ich über Michael Jackson sagen kann, ist, dass das halt ein faszinierender Musiker war. Also musikmäßig auf jeden Fall verrückt war. Vielleicht auch verrückt ein bisschen im Kopf mit seinem, ich muss mich jetzt vom schwarzen Mann zu einem weißen Mann umoperieren lassen. Auch ein bisschen seltsam. Und dass er halt so ein riesengroßes Kind war, ne? Hm. Im Kopf. Ja. Naja. Weiß ich nicht, ob ich das brauche, dieses Biopic, tatsächlich. Ich glaube, ich brauch's nicht. Aber ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde ich es mir einfach angucken, um zu gucken, ob da auch die Missbrauchsfälle irgendwie mit eingearbeitet sind. Was ich nicht glauben werde, weil das die Familie, ja, die Erben kaum. werden das ja wohl. Müssen das ja freigeben, das ist ja wie bei Whitney Houston ja auch. Und da wollen die das ja, die wollen den ja nicht schlecht dastehen lassen, ne? Mit Sicherheit, ja. Gibt es denn einen Künstler, von dem du gerne mal ein Biopic sehen würdest? Also so ein Künstler, es gibt ja sogar auch für Deutschland hier, Udo Lindenberg hat ja auch ein eigenes Biopic so ein bisschen bekommen. Schön für ihn. Gibt es denn für dich einen Musiker, von dem du das gerne mal sehen würdest? Na, George Michael wäre schon cool. George Michael wäre cool. Es gibt zwar diesen Last Christmas-Film, aber da kommt ja nur die Musik drin vor. Da kommt nur die Musik drin vor, ja. Aber George Michael wäre echt cool, ja, da hast du recht. Oder Prince fände ich auch gut. Prince bestimmt, ja. Ja, nicht schlecht. Das stimmt. Ja, gibt's bestimmt ein paar, die interessanter sind so als das, was Michael wir Jackson. Bisschen mehr hatten. Ja, oder Michael Jackson, was noch kommt, genau. Ja. Na, ich bin gespannt, was noch so kommen mag. Also gerade ist es ja wohl sehr angesagt, ne? Ja. Na gut, dann kommen wir mal zu unserer Schlusskategorie, Nice oder Scheiß. Ich weiß, dass du großer Disney-Fan bist, deswegen habe ich dir mal ein paar Disney-Filme mitgebracht, die du ganz schnell, ganz kurz bewertest. Okay, ich bin gespannt. Ich habe versucht, welche rauszusuchen, wo natürlich auch gesungen wird. Das ist, glaube ich, nicht in jedem der Fall, aber in den meisten. Ich weiß nicht, ob ich da alle kenne. Meinst du nicht? Fangen wir mal mit Mulan an. Nice. Also, aber nicht der Original, also nicht dieser hier neue Film, den die da gedreht haben, der nicht. Ja, ich rede schon. Sondern von der Trickfilm. Trickfilm, ja. Der Trickfilm, super cool, habe ich als Kind geliebt. Ich fand immer so starke Frauenrollen sowieso immer gut in Disney-Filmen. Und die Synchro ist halt geil. Also gerade mit Otto als dieser Drache da, super gut. Gut gemacht, die Lieder auch toll. Ja, Mulan, super Film. Apropos Synchro, Herkules. Da habe ich erst später herausgefunden, dass Herkules von Til Schweiger gesprochen wird. Macht es das ein bisschen kaputt für dich? Nein, gar nicht. Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich saß in der ersten Reihe, weil alles ausgebucht war. Und ja, bei uns auf dem Dorf. Ne? Ja. Wir haben das damals in Döbeln im Kino gesehen. Und falls jemand dieses kleine Städtchen in Sachsen kennt. Und da saß ich ganz vorne und ich fand den Film toll. Also nice. Herkules, toller Film. Ariel? Welche Version? Den ersten Trickfilm da von 89. Ja, super. Es gibt ja verschiedene Synchros, glaube ich, oder so. Stimmt, es gibt auf jeden Fall zwei, stimmt. Es gibt zwei, ja. Und ich finde den gut, wo, also es gibt ja diesen einen, wo die Meerhexe Ursula sagt, diese kleine, miese Schlampe. Ja. Damit bin ich groß geworden. Das war, den hatten wir auch auf Videokassette. Hatte ich auch, ja. Auch toller Film. Ich muss sagen, was Disney immer richtig macht, ist diese Synchros, die suchen sich immer gute Sprecher aus, immer gute, die auch das gut ver, das den Gesang gut rüberbringen. Das muss man wirklich Disney einfach lassen. Da sind die echt Profis drin. Super gut. Vaiana. Oh, den habe ich nur einmal gesehen. Ich bin damals im Kino geschaut. Ja, ja. Der war schon ganz niedlich. Ist okay. Okay. Encanto, hast du den gesehen? Das ist der mit dem Skelett, ne? Ja, ich glaube. Nee, den habe ich nicht gesehen. Okay. Nee, Encanto ist das nicht. Warte mal. Welcher Coco ist der mit dem Skelett. Entschuldigung. Encanto ist das mit dem Mädchen, mit dem, die keine Kräfte hat, aber ihre ganze Familie hat Kräfte, dieses, ne? Dieser magische. Ja, Realismus, den habe ich gesehen auf Disney Plus tatsächlich. War jetzt nicht so begeistert von, muss ich sagen. Oh, okay. War nicht so meins. Das Dschungelbuch. Nice. Also, was will ich gegen das Dschungelbuch bitte schön sagen? Das weiß ich nicht. Da kann man auch nichts zu sagen. Aladdin? Auch nice. Ist einfach mit auch dir. Auch die Neuverfilmung mit Will Smith und so fand ich auch nicht so schlecht. Da haben sich ja viele beschwert drüber. Die habe ich nicht gesehen. Aber ich fand die okay. Und natürlich, der Trickfilm ist halt auch so. Ich hatte für Sega Mega Drive, hatte ich das Spiel Aladdin. Ja, also auch nice, ja. Pocahontas? Oh, mehr als nice. Ja, mehr als nice. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die da die Pocahontas singt. Aber das ist so eine schöne Stimme und auch der Film ist toll und Ja, also das ist schon, also allein, ich kriege schon jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie sie singt, für dich bin ich nur eine Wilde, und dann geht das dann los und oh, ja, toller Film. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, was ich befürchtet habe. Wo sind wir denn jetzt? Das. Wir sind jetzt bei Pocahontas. Ja, ich glaube, 2 habe ich noch, um auf 10 zu kommen. So, welchen nehme ich denn jetzt noch? Den letzten weiß ich nämlich schon. Küss den Frosch. Den habe ich nie gesehen. Ah, nee, das war nicht so meins. Also ich habe den letztens erst gesehen und der wurde ja von Cassandra Steen und Roger Cicero synchronisiert. Ach, ich fand, nee, das war jetzt nicht so meins. Okay, so die, okay. Also für andere fanden den ganz toll. Also ich, für mich ist es eher scheiß. Also war nicht meins. Okay. Ja, der letzte wäre Aristocats. Oh, auch toll. Toller Film. Ja. Das ist schon cool, vor allem, weil das auch so ein bisschen so bluesig und jazzig ist, glaube ich. Ja, so. Das ist ganz cool gemacht. Ja, echt cool gemacht, ja. Aber du hast mich gar nicht nach meinem absoluten Lieblingsfilm gefragt. Och, welcher wäre das denn? Dornröschen. Da wird doch nicht gesungen. Na klar wird in Dornröschen gesungen, willst du mich veralbern? Ja, wer singt denn da? Da singt die Prinzessin ständig. Aurora singt und dann tanzt sie mit Philipp und dann kommt dieser Dornröschenwalzer, wo sie da zusammen tanzen im Wald und dazu singen, ich sah dich im Traum. Okay. Das habe ich schon mal überhaupt nicht mehr in Erinnerung, den Film. Ich dachte, die liegt die ganze Zeit nur da. Nein, das war mein erster Disney-Film auf Videokassette. Bis sie befreit wird. Deswegen muss ich ehrlich gestehen, ist das auch so mein Favorite, weil ich den halt als Kind rauf und runter geguckt habe. Also das wäre dann nicer Scheiß, ja, der Film. Das wäre für mich nicer Scheiß, ja, aber das liegt auch einfach daran, das sind so Kindheitserinnerungen. Ich glaube, da ist man dann sowieso immer noch ein bisschen anders drauf und ich glaube, ich wäre auch als Disney-Prinzessin wäre ich auch immer Sleeping Beauty, weil ich auch gerne schlafe. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als 100 Jahre zu schlafen und dann aufzuwachen, nicht einen Tag älter zu sein und dann kommt ein junger, knackiger Typ und küsst dich wach. Das ist doch geil eigentlich. Ja, klingt erstrebenswert. Ja, und vor allem hat die auch einen guten Gegenpart. Die Maleficent finde ich auch eine gute Gegnerin, tatsächlich. Mhm. Also Anti-Held quasi. Aber du hast schon recht, da wird nicht so viel gesungen, aber das ist in den alten Filmen, glaube ich, sowieso bei Disney so, dass da wird schon gesungen, aber nicht so übermäßig viel wie dann später. Ne? Also auch bei Schön und das Biest zum Beispiel wird ja auch schon sehr viel gesungen. Ne? Das stimmt. Ja. So, haben wir es für heute, würde ich sagen. Es war ein Traum mit dir. Ja, ich hoffe, ich habe dir nicht allzu sehr immer, wie jetzt zum Beispiel, in dich reingesprochen. Ja, das machen wir dann schon irgendwie in der... Ja, ich habe dich, glaube ich, sehr oft unterbrochen und das ist schon okay. Das hoffe ich, dass das dann die Hörerschaft nicht so aufregt, weil ich habe das schon bei anderen Podcasts mal gehört, dass sich da Leute drüber aufgeregt haben, wenn dann so die Hosts, heißt das Host? Dann immer kann dazwischen sein. Quatschen, aber man hat ja ein Gespräch, man führt ja eigentlich ein Gespräch und deswegen... Alles gut. Das kriegen wir schon irgendwie noch in der Bearbeitung hin. Ich hoffe, ich mache Eva nicht so viel Arbeit. Also mir hat es viel Spaß gemacht, es war sehr informativ. Film war ganz gut. Dann lasst gern positives und negatives Feedback da auf Twitter, Instagram und per E-Mail über unsere Webseite, die wir haben. Wir freuen uns weiterhin über schöne Sprachnachrichten von euch, die wir hier ans Ende klatschen können. Einfach damit ihr auch Teil dieser Erfahrung sein könnt. Das macht Spaß. Ja, das kannst du bezeugen. Ja. Ja. Dann lasst es euch gut gehen. Wir hören, sehen uns bald wieder. Bis dahin, sanfte Grüße und tschüss. Ich wünsche auch noch einen schönen Abend, wie auch immer. Ja. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Jetzt machen wir hier aus, oder wie? Ja, du kannst jetzt auf Stopp drücken. Ich drücke auf Stopp. Hallo ihr beiden, ich höre euren Podcast wahnsinnig gern und freue mich, dass ich auch einen Film einbringen darf. Mein Lieblingsfilm ist tatsächlich Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith. Ich weiß, es liegt Mainstream, aber als langjähriger Star Wars-Fan hat dieser Film einfach alles, was das Fanherz höher schlagen lässt. Von wunderschön inszenierten Schlachten im Weltraum und auf Planeten bis hin zu der wirklich bis zum dramatischen Höhepunkt der Star Wars-Story, bei dem Anakin Skywalker an die dunkle Seite fällt und zu dem Darth Vader wird, den wir alle kennen und lieben, bis hin natürlich zu den tragischen Hintergrundereignissen wie beispielsweise der Order 66. Dazu ein wunderschöner Soundtrack vom brillanten John Williams und natürlich war dieser Film eine lang erwartete und das lang erwartete Epos der Star Wars-Reihe in den 2000er, auf das Fans eigentlich seit Jahrzehnten gewartet hatten.